1. Zwei Jahrspäter hat der Pfarrer einen Traum in dem Nilstand. 2. Ausdem flustigen sieben Kuhe von Stadtlichem Aushen und Wolgenartem Leib, die im Riedgras weideten. 3. Danachstiegen sieben weitere Kuhe ausdem Nil, die Haslich und Maga waren, die stellten sich neben die ersten Kuhe Ufer. 4. Anschließend fressen die Haslichen und Magaren Kuhe die sieben Schonen und Fetten Kuhe, woraufhin der Pharao erwacht. 5. Nach dem Ernüt eingeschlafen war, träumt im Wieder, dass sieben Dicke und Scone Aren an einem einzigen Horn wuchsen. 6. Danach sprossen sieben der und vom Ostwind versenkt Aren Herveer. 7. Dies deren Aren verschlangen die sieben Dicken und Wollen Aren, daraufhin erwacht der Pharao und erkannte, das geträumt hat. 8. Am Morgen war der Pharao beunruhigt, weshalb weil Schriftkundigen und Weisen Ägyptens rufen ließ, erzählt ihnen sein Traum, doch niemand konnte es ihm deuten. 9. Daraufhin ergriff der Obermannschenk das Wort und sagt zum Pharao, ich muss heute mein Befehlung erwarnen. 10. Der Pharao war einzornig auf sein Diener und ließ mich so den Oberbacher im Haus des Anführers der Leibwachter gefangen halten. 11. In derselben Nacht hatten wir beide einen Traum, wobei jeder Traum ein besondere Bedeutung hat. 12. Bei uns war ein hebräischer Jüngling, ein Sklave des Anführers der Leibwachter, im Ersalten war unser Traum, und dutet sie uns, indem die Genor Bedeutung jeds Traums offenbart. 13. Und es gesche Genor, why es uns vorher gesagt hat, ich word wieder in mein AMT eingesetzt, waren der ander gehangt word. 14. Daraufhin sandt der Pharao nach Joseph und ließ ihn eilig ausdem Gefängnis holen, Joseph raisiert sich, wechselt sein Kleider und trat vor den Pharao. 15. Der Pharao sagt zu Joseph ich hat einen Traum, den niemand deuten kann. Ich habe jedoch gehört, dass du Traum sofort deuten kannst, so bald du sie horst. 16. Joseph erwidert dem Pharao, nicht ich kann das, sondern Gott wird dem Pharao ein Antwort zum Wohl offenbaren. 17. Daraufhin erzählt der Pharao Joseph, mir träumt, ich stundem Ufer des Nils. 18. Ausdem Nilstiegen sieben Kuhe herauf, die Wolgenart und von Stadtlichem Aushen waren und im Riedgras weideten. 19. Danach stiegen sieben weitere Kuhe herauf, die Elend, Uberos Haslich und Maga waren, niemals zuvor hat ich in ganz Ägypten so Haslich tier gesehen. 20. Anschließend fressen dies Magaren und Haslichen Kuhe die sieben ersten, Fetten Kuhe. 21. Obwohl sie die Fetten Kuhe gefressen hatten, war aushen unverandert Haslich, so dass man nicht erkennen konnte, dass sie etwas zu sich genommen hatten. Daraufhin erwacht ich. 22. Weiterhin so ich im Traum sieben Woll und Scone Aren an einem einzigen Horn wachsen. 23. Danach sprossen sieben Torb, der und vom Ostwind versenkt Aren Herveer. 24. Und dies deren Aren verschlangen die sieben Schonen Aren. Ich erzählt dies den Schriftkundigen, doch keine konnte mir ein Erklärung geben. 25. Joseph antwortet dem Pharao, die bei den Traum des Pharao haben dieselbe Bedeutung, Gott hat dem Pharao offenbart, was a bald tun word. 26. Die sieben Schonen Kuhe und die sieben Schonen Aren bedeuten Jewels sieben Jahr, bei Traum sind in ihrer Bedeutung identisch. 27. Die sieben Magaren und Haslichen Kuhe, die Danach heraufstiegen, so die sieben Liren, vom Ostwind versenkten Aren bedeuten ebenfalls sieben Jahr. Die sich als Hungerjahr erweisen werden. 28. Die Schalb habe ich dem Pharao bereits gesagt, Gott hat ihm gesagt, was Wahrheit zu tun. 29. Es werden nun sieben Jahr kommen, in denen großer Überfluss in ganz Ägypten herrschen wird. 30. Danach werden sieben Hungerjahr folgen, die den vorherigen Überfluss in Ägypten wollig vergessen lassen und das Land verzehren werden. 31. Der Überfluss im Land wird aufgrund dieser nachfolgenden Hungersnot, die Ursus schwer wiegen sein wird, nicht mehr erkennbar sein. 32. Die Tatsache, dass der Pharao zweimal denselben Traum hat, bedeutet, dass dies Angelegenheit von Gott fest beschlossen ist und sie rasch umsetzen wird. 33. Daher sollte der Pharao einen klugen und weisen Mann auswählen, der über Ägypten eingesetzt wird. 34. Der Pharao sollte zudem Aufseher über das Land bestellen, im Waren der 7 Jahr des Überflusses ein Fünftel des Ertrags in Ägypten einzusehen. 35. Man soll den gesamten Entertrag der Kommenden guten Jahr sammeln und getreid für den Pharao in den Städten lagen und aufbewahren. 36. Diese Vorrat soll dem Land als Reserve für die 7 Kommenden Hungerjahr dienen, damit Ägypten nicht durch die Hungersnot zugrund geht. 37. Dieser Vorschlag fand die Zustimmung des Pharaos und all seiner Diener. 38. Daraufhin fragte der Pharao sein Diener, konnten wir wohl einen Mann finden, in dem der Geist Gott so deutlich ist wie in diesem. 39. Dann sagt der Pharao zu Joseph, die Gott dir all dies offenbart hat, gibt es niemanden, der so klug und weiser ist wie du. 40. Du sollst mein Haus verwalten und mein ganzes Volk soll deinen Befehlen gehorchen, nur in Besag auf den Thron wird ich über dir stehen. 41. Und der Pharao sprach zu Joseph, sieh, ich setz dich über ganz Ägypten ein. 42. Daraufhin zog der Pharao seinen Siegelring von der Hand und steckte in Josephen, zudem ließ in mit feinen Leinenkleiden bekleiden und legte ihm ein golden Kettem den Hals. 43. Anschließend ließ er in dem Wagen fahren, der seinem eigenen im Rang folgte, und man rief vor ihm aus, a Breck. Auf dies Weise setzte in über ganz Ägypten ein. 44. Der Pharao sagt zu Joseph eich bin der Pharao, doch one dein zu Stimmung soll niemand in ganz Ägypten etwas unternchmen. 45. Der Pharao gab Joseph den Namen Zaphanat Paniach und vermalte in mit Asnath, der Tochter Potipharas, des Oberpriesters von On, so hechte Joseph über Ägypten. 46. Joseph war 30 Jahr alt, als vor Pharao, dem König von Ägypten, stand. Danach verließ Joseph den Pharao und bereist ganz Ägypten. 47. Waren der 7 Jahr des Überflusses brach das Land Reche und en Hevea. 48. Joseph sammelte den gesamten Entertrag der 7 Jahr des Überflusses in Ägypten und lagerte in den Städten, in jeder Stadt speichert den Ertrag der umliegenden Felder. 49. Joseph hofft so viel getreiden, das ist wie Sand am Meer war, in solch ungeheuren Mengen, das schließlich aufhört, es zu messen, weil es unermesslich war. 50. Bevor die Hungerjahr begannen, wurden Josephs Way Song geboren, die im Asnath, die Tochter Potipharas, des Oberpriesters von On, schenkte. 51. Den Erstgeborenen nannte Joseph Manus, den sagt, Gott hat mich all mein Lied und mein ganz Family Verges sen lassen. 52. Den Zweiten nannte er Ephraim, den sagt, Gott hat mich im Land meiner Bedrängnis fruchtbar gemacht. 53. Nachdem die 7 Jahr des Überflusses in Ägypten vorüber waren, 54. Brachen die 7 Hungerjahren, genau wie Joseph es vorhergesagt hat. Ein Hungersnot breitet sich über a Lande aus, doch in ganz Ägypten gab es brot. 55. Als die Hungersnot in ganz Ägypten sperber word, forderte das Volk dringen brot vom Pharao. Diese sagt zu allen Ägypten, get zu Josephen tut, was a uke befehlt. 56. Die Hungersnot lastet auf der ganzen Welt. Joseph offnet daraufhin Alkornspeicher und verkaufte getreid und die Ägypter, waren die Hungersnot in Ägypten immer schwerwiegende Word. 57. Mention aus aller Welt kamen nach Ägypten zu Joseph, getreid zu kaufen, da überall ein schwer Hungersnot herrschte.